Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott. Nur deine Stimme hören in Glück und Not. Nur deine Stimme hören in Glück und Not. Bring alles eigene Wollen in mir zur Ruhe und meines Lebens Fragen entscheide du. Und meines Lebens Fragen entscheide du. Wenn ich den Weg nicht finde in dunklen Streit, leucht mir mit ewigem Lichte durch diese Zeit. Leucht mir mit ewigem Lichte durch diese Zeit. Reich mir die Gnadenhände in meinem Lauf. Zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf. Zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf. Bin ich in deinem Bilde, der einst erwacht, dann rühm ich deine Gnade, du hast vollbracht. Dann rühm ich deine Gnade.